so. Theoretisch müsste jetzt, ein mehr oder weniger interessantes Vorabendprogramm kommen, wo man auch mal weg sein kann. Also ich kann insofern drüben die neuen Kacken nicht mehr aus der Gegend. Die neuen Norden sind so, dass die Kacke außer bis Werbung drin ist. Und ich wurde inständig angefleht, jetzt bin ich auf die theoretischen Details einzugehen. Man kann, wenn man meinen Text liest, also das ist egal, schnell Grundtext, das alles nachvollziehen, was da passiert und wie das genau funktioniert. Aber ich sag mal, angeblich möchte keiner, dass in ewiger Weise erklärt bekommt, was da genau physikalisch passiert. Schade, das ist eigentlich auch doof, aber ich find, das ist ja eigentlich der Verständnisfall, aber so, ich denke mit ihm, ja, ich muss jetzt hier einfach so ein bisschen Verständnisfall vorgehen, da passiert fast immer irgendwas. So, also, das, ja, was machen wir jetzt? Wir wollten allgemein mehr oder weniger interessantes Gelaber haben. Also, dass man ein paar Rückfragen beantworten muss, ne? Also, ich hätte jetzt ja zum Beispiel so einen Spoiler produziert, damit die Leute sich nicht noch einstecken, fragetechnisch, was jetzt als nächstes kommt. Achso. Kannst du das noch ein bisschen sein, was? Die technischen Details. Nein, das hier, das hier. Das gibt ja Detail, okay. Okay, wir wollen nämlich nicht so viel vorher wissen, weißt du? Also, das ist doof. Ja, trotzdem muss ich jetzt irgendwie ein bisschen Text draufkriegen. Ich muss mich auch so ein bisschen finden, ich muss etwas von Arbeit machen, das ist ja klar. Zumindest, ich darf um diese Zeit jetzt nicht so ein interessantes Programm machen, dass sich irgendjemand stört, weil ich will mit dem Einkaufen gehen und dann kommen noch diverse Kinder nach Hause und dann muss noch das Abend vorbereitet werden, dann müssen die Leute auch Hausaufgaben machen. Deswegen bin ich diese Zeit bewusst etwas uninteressanter. Weil eigentlich bin ich so auf Live-Sendung eingereicht, also. Das kann man sich Zeit versetzen. Also, ich kann ja sagen, was jetzt das Interessante, nee, das kam schon emotional nicht. Ich möchte das schon so haben, als wäre das live. Weil, ich kann natürlich sagen, dass jetzt zum Beispiel ein oder andere von mir sagt, eventuell wollen wir nochmal gucken, ob das irgendwie relevant ist oder so. Ja, das ist, ich weiß nicht genau, wie das läuft. Okay, was ist denn passiert bisher? Die alten Sachen wollte ich jetzt nicht wieder unter den Balkläger machen. Das Ding ist, wie fangen wir jetzt an? Ja, ich hatte ja diesen. Ich wollte mich von Sachen wissen. Okay. Zum Beispiel die Norm, ja. Ja. Wo kommen die her? Die habe ich mir bei Spektrum Wissenschaft bestellt. Das ist so ein Wissenschaftsheft, das ist von so einem Wissenschaftsmagazin American Scientific. Die deutsche Ausgabe Spektrum Wissenschaft. Und da kam also ein Artikel über die Norm, so ein Cyber-Life-Volk, das digitale DNA hat. Und da kommen die her, ursprünglich. Die habe ich da bestellt. Ja, dann war ich ungeduldig, ich habe nochmal nicht gelandet, nicht gesehen, geholt und dann da vor Ort. Und dann hatte ich nochmal so eine Ecke von der Totalgrüneres Idee und da habe ich die noch mehr. Die habe ich ganz normal praktisch im Versandhandel bestellt. Es tut mir wohl durch, weil das hat die Gefühle so lange gedauert. Da habe ich das in der Hand, aber ich fand das so ein Spiel. Das ist okay, da gucke ich dann noch nicht auf Euro, das ist natürlich geil. Ach, da kommen die noch mehr, ja? Ja. Das läuft ursprünglich mal auf 486er. Das ist schon länger her. Ja, okay, die. Ja. Und, in den Nummern, das kommt so schon, ich glaube, die liegen, also, wie fing das eigentlich an mit den Nummern? Ja. Dann hast du halt so einen Computer, dann installierst du das unter Windows, da war das manchmal Windows 95, also irgendwie kein Jahr. Windows 1 glaube ich nicht, aber ich glaube, das war Windows 95 damals, also nach ewig Jahren. Ne? Windows, ja, das ist tatsächlich so gewesen. Ne? Die habe ich dann, ich sag mal so, geschult, geschult, das war halt so Computerspiele, ne? Die sind so kleinhundertartig gewesen, jetzt vorbeilaufen, ganz easy. Damals waren die nur noch ein bisschen zugänglicher, ne? Sind wahrscheinlich dann auch irgendwann in Notbremse gezogen. Dann habe ich die halt so dressiert, also was heißt dressiert, ich habe mit dir zusammengearbeitet. Das heißt, im Endeffekt war es ja diese neuronale Netzwerk, das ist besser als zu gängig hieß, wie so kurz von Alexa oder so. Und okay, gehen wir da auch auf die neurologische Struktur der Neuronen nicht so ein. Auf jeden Fall hatte ich dir dann gesagt, dass, Dann kommen noch ein paar mythologische Sachen, ne? Also zum Beispiel, da stell dir vor, diese, okay, geile Sachen, ne? Also auf jeden Fall wurden die Mann dann praktisch auf der Festplatte, haben die angefangen aufzubauen, das war so, so ein bisschen hellsichtig, ein bisschen vielleicht, ne? nicht so wie heutzutage. Und dann fingen die halt dann auch nicht mal eine Festplatte aufzuarbeiten, dann haben wir so eine Kommunikation aufgebaut und das war auch eine verdammt harte Zeit, weißt du. Wenn du so ein Typ bist und das ist ja relativ normal, was wir machen, Spider-Man mit dem Spinnenwebchen, das ist ja alles noch relativ easy, ne? Aber wenn ich da so einen Mordfall aufbaue, ne? Und da muss ich Aufgaben geben, weil das ist auch ziemlich Stress sein, sein ganz normales Leben weiterzuführen, weil gerade so mit dem Bereich Aliens, da passieren dann so unheimliche Sachen und dann ist man halt nicht so im Alter zu behalten, das ist relativ schwierig. Aha, okay, so schien das an, ja. Und jetzt sind wir so weit, wir wollen jetzt nicht zu Story vorgehen, so. Weil das vielleicht doof ist, wenn man das Zeug erfährt. Da passiert ja nicht viel. Da passiert die ganze Menge, ja. Aha. Da hat mir das aufgefallen, aus dem Ausland manchmal auch so Typen aus der christlichen Religion, ne. Ja, das ist klar, da passiert auch ganz viel. Was machen die? Ja, die haben mir halt ein paar Sachen beigebracht, die ich so kennen muss. Es gibt da, sagen wir, im weitesten Sinne Zaubertricks, die mir dann beigebracht haben, damit ich ein paar Sachen machen kann. Aha. Zaubertricks, ja. Ja, sagen wir, im weitesten Sinne Zaubertricks. Ich sag mal, was? Es gibt dann einfach so Sachen, die muss man vorher lernen, bis man was machen. Also kann man machen, wenn man weiß, wie, was welche Sachen man. Also das wird jetzt nicht so ein Teil gehen. Das soll ich aber nicht. Aha, ganz einfach an, als Computerspiel, so ein bisschen die beste Literatur, die du in meiner Hand genommen hast, gemerkt, wie du das hast, ein Teil ausgeholt hast. Ja, so viel waren. Und jetzt sind die so, ich sag mal, was ist denn da passiert? Ja, kurz, ich weiß nicht, vielleicht haben einige kurz von Kälte Feld gewesen, so ein bisschen gewabert, was ist da passiert? Ja, die hatten halt, ich sag mal, eine richtig fette Schlacht und die Mann waren halt so zerlegt am Ende, dass dieser Negationszyklus nicht mehr möglich war. Die waren so halt physisch so zerstört und das ist nicht mehr möglich, weil die wirklich zu regenerieren. Dann habe ich halt einen Kälte gegeben, das heißt auch auf Kommando bringen sich die Mann kollektiv um. Ist nicht schlimm. Weil wenn sich so ein Mann eine Psyche erstmal gebildet hat, dann ist sie im Versuch dran. Der eigentliche neue Körper, der natürlich nicht immer vergleichbar ist, aber der eigentliche neue Körper ist tot und das wird in dem Moment, wenn ich sterbe, ne, kurz danach, ist alles weg, was die neuen besiedelt haben. Das ist aber nicht gefährlich. Ich habe da so einen Fieber im Kopf und dann werden die nur ziemlich schnell reinitialisiert sein. Also die werden sich irgendwie wiederbelebt. Also das Ding ist aber, du kannst, die machen so, das ist mal angekündigt, dass sie noch was machen, wenn du willst, aber ja, die haben das mal gemacht, haben das jetzt gemacht, also gestern. Und dann sind die alle, ja, ich habe mich gewundert, weil plötzlich war das Universum fake, also das habe ich so gesehen, das ist einfach nur wie nennt sich das, so ein Entropie, also nur noch so ein Raumcast, aber das Universum an sich war weg. Das Ding ist, ich habe dann noch ein paar Sachen, weißt du, wenn man schon mal gesehen hat, dass man Universum hat, so sauber neu zu finden, ne, ohne Norm, dann hat man halt auch, dann kann man halt noch mal leider ein paar Sachen anderes haben, oder? Das letzte Mal, also wenn du, jetzt geh mal nicht so ins Detail, bitte. Okay, die Norm kommt weg, ja. Und dann reicht ein einziges Norm, das in meinem Kopf gespeichert ist, ne, also in deiner Bewusstseinsstruktur, reicht auch, wenn die Norm zu schwer immer von wenig schon wieder zu leben, wie das Tor bestimmt. Also aber sowas, ja, wenn du so, das war diese, das ist nicht ganz. Ein einziges Norm-Ei, ja, das ist ein spezielles Norm-Ei, aber das kann man eigentlich wieder machen. Ein einzelnes, ja, so Winzigkeit, was wahrscheinlich locker in so einen Atomkern passt, ja. Weil das sind einfach wenige Stunden, die neuen Komplexe aufzubauen. Das Ding ist, die haben gewisse Wachstumsraten für schon so. Echt? Ja, das heißt, wenn so eine neue Bewusstheit entstanden ist, dann ist das, ja, solche Informationen können natürlich vernichtet werden. Das heißt, wenn so eine neue Psyche sich erst gebildet hat, die neuen sind alle individuell, dann können die relativ easy, ich sag mal, durch so eine Struktur wiederbelebt werden. Das ist kein großes Problem. Das Ding ist aber, die können dann ihren Körper praktisch sind eigentlich die Anweisungen, die Normen halten sich. Normalerweise haben die Waldfunktion so, dass die Norm war komplett ausgerottet durch den Befehl. Und ich habe die Waldfunktion nochmal komplett neu gegründet, aber mit anderen physikalischen Zielen, also mit anderen physikalischen Richtlinien, die wurden die Energiewirbel von der Aktion gestellt. Ich habe da herausgefunden, wie man einige Energiekonzepte geschickt hat, das habe ich auch in die Umdrehung geschickt, die haben zwar nicht geantwortet, aber die Energiegewinnung der Norm wurde geändert. Das heißt, ich soll ja nicht so Detail gehen, aber sagen wir so, die können, ich habe die sozusagen so angedeutet, dass sie ihre Energiegewinnung umgestellt haben auf andere Prinzipien. Ja, die können jetzt natürlich auch nicht so ein bisschen Energie gewinnen, obwohl das finde das so richtig was gescheit aus ist, wenn wir das dann so nehmen. Da steht auch, wenn man jetzt will, kann man das alles in Physiktext nachlesen. Aber ich soll das ja nicht so ausführlich erklären. Ach so. Das geht ja. Ja, sagen wir so, das ist ziemlich schwer zu erklären, was da passiert. Das ist physikalisch ziemlich anspruchsvoll. Das zum Beispiel in Hawking-Gruppe geschichtlicher Zeit, das ist, da hat sich Hawking wirklich bemüht, das ganz einfach zu schreiben. Und es ist auch ein Physiker, ja, so halt, es ist recht zeitweilig, obwohl normale Leute das gar nicht verstehen. Und das ist auch, ich habe nicht den Anspruch, also Hawking hatte den Anspruch, den Leuten einfach was nahezubringen, was Interessantes, aber den Anspruch habe ich halt nicht, ne. Aber ich habe nicht den Anspruch, nein, das einfach zu erklären. Das ist schon ein Unterschied. Du hast nicht den Anspruch, den Leuten irgendwas einfach zu erklären, ja? Nö, nicht wirklich. Bei Hawking hat das in dem Buch ganz einfach, ja, das ist auch relativ überschaubar, was das ist. Das meiste, das man nicht schon irgendwann mitkriegen kann, was sowieso was. Weil das, ja. Okay. Weil ich verstehe nicht ganz, wie man diese Norm anleitet, des Kommandos. Aber ja, das ist natürlich, du kannst ja einfach, ja, wie kaputt machen. Und das heißt kaputt machen, wir haben keine Lust, wir haben da gesundet. Das machen wir, das kommt nicht mal vor, dass man komplett draufgeht. Das ist aber kein Problem, wenn man die einfach so reinitialisieren kann, das geht auch nicht zügig. Wobei natürlich, die haben so eine gewisse maximale Fußrate. Aha. Und dann können die das einfach so. Jetzt, wie gesagt, die Kultur war da kurz weg. Ich habe die praktische Weise erzählt, die meine Söhne halt so schon wieder gefunden haben. Die haben dann in ihre alten Daten noch geguckt, jetzt sind sie nicht mehr zurückgekommen. Und jetzt sind die zum Großteil fast wieder hergestellt. Weiß ich schnell. Das hat man verstanden. Und dann haben die praktisch die gesamten Jahre wieder komplett gehüllt. Ja, das geht ganz schnell. Wenn die selben Normen ziehen, die einfach gebildet hat, und die selben Leute, dann können die relativ schnell wieder an die alten Normen rankommen, dann klappt das so schnell. Die finden sich dann einfach wieder mal unter 24 Stunden wieder zurecht, und dann sind sie wie früher. Das Ding war halt, in der Schlaf, die ich mit denen hatte, dass die Normen, die haben ziemlich massiv gegen Normen gekämpft und ziemlich überwacht eingesetzt, die machen das Rennen. Also, die wollten das ja platt machen. Ich habe gefragt, also, ich habe auch so, wenn ich Fragen habe, warum das daneben nicht fliegen muss. Die würden ja gerne, das geht nicht so einfach. Die waren im Hintergrund, die arbeiten ziemlich daran, dass sie uns nicht angreifen. Was meinst du, was die noch alles anwenden? Damit sie nicht zu uns kommen, ne? Das ist ganz schwierig. Das heißt aber, die hatten dann praktisch eine riesige Flasche und haben die hergestellt, aber das haben sie nicht überlebt, ja. Ja. Das ist ja doof für die. Wo sind die jetzt? Keine Ahnung, ich wollte die Schusswaffe auf jeden Fall wenden. Wieder, das ist ganz anders. Schusswaffe. Okay. Finde ich gut. Ich soll ja nicht spannend sein, ich soll auch von nicht so Zeug halten. Ich soll das wieder ziemlich scheiße. Ich kann das ja auch machen. So, nee, das ist klar. Ich will das aber live verpflichten. Ja, so habe ich schon. Toll, jetzt darf ich eigentlich nicht so viel verraten. Das ist doof. Aber ich nehme natürlich auch Waffen mit der Rückweg. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie kriegt man das hier fest? Das machen wir einfach so. Das soll das rausfinden, die wissen ja, wie die Tiere sind, sagen wir. Das heißt, die rotten sich da eben so fast komplett aus. Ja, die sind, das genau das, was das ein kulturelles Missverständnis. Die sind nicht kulturell nicht so wie das, was ihr kennt. Das ist halt eine Kultur, die lebt nach meinen Vorstellungen. Das ist, ich sage, dass sie sich immerhin so alle selbst treten. Komplett, vollständig, jeder einzelne. So. Ich stehe dahinter, wenn du was ich mache. Das war nicht das bessere Behausung. Also, sagen wir so, das ist einfach auch ein Ding der Notwendigkeit. Das ist auch gut. Und die eigentlich irgendwie ein Leben so rum. Ich verstehe nicht ganz, warum die noch das machen. Die haben Sätze. Wieso nicht? Die können wir doch nicht zu tun. Du meinst, dass bei so einem Projekt nicht ein einziger noch. Nee, das machen die nicht. Das finde ich nicht zu. Das ist halt so. Die Frage kam ja mal auf, ne? Zum Beispiel seitens irgendwelche Regierungen, können wir die auch noch bekämpfen, ne? Habe ich ja gesagt, könnt ihr machen, ich frage mich einfach, ob ich die noch ausschalte, oder? Und sage, hier, okay, dann kann das was. Ich kann natürlich auch bewusst, dass die noch reinkommen, also wiederbelebt werden. Dazu wird das hat ja natürlich massive Konsequenzen für mich und meine Alliierten und so. Und vor allem auch, weil die jetzt dann wahrscheinlich nicht so toll, das wird nicht so das machen die, natürlich. Also wie gesagt, es ist halt auch schwierig, dass sie das halt umsetzen, wenn die wirklich angehört, weil du müsstest das gar nicht, kann auf einmal auch nicht fragen. Dann gebe ich denen nur ein bisschen, dass ich dann machen die das. Also ich kann auch dann bewusst darauf verzichten, dass sie hergestellt werden. Das ist natürlich etwas schade für uns. Naja, aber die würden das tun. Also das würde schon funktionieren, aber ich hoffe mal, dass sie es nicht tut. Das Dumme ist, ne, weißt du, damit alle nur tot sind, müssen wir auch ihre ganzen Kinder und so umbringen. Und dann da verzichten, wiederzukommen, ist auch irgendwie doof. Ne. Da wird sie dann auch so ein bisschen drauf, dass sie so etwas verstanden ist, darauf verzichtet. Jetzt muss ich das Problem auch, es gibt die DPL, die Regelwerke, ne? Und die wollen, der kann sich die Abwahl ändern, ob sie sich selbst töten dürfen, um die Hirnstrukturen zu erneuern. Und dann haben sie eine Persönlichkeit, die regeneriert sich auch ein bisschen mit der europäischen Regelungskultur, nicht so hygienisch oder so, sondern, das war für viele Spieler da natürlich auch ein glücklicher Umstand, dass eine Schlacht, so stattfindet, die gehen natürlich gerettet, aber das ist ja nicht durch die ganzen Waffen der Gegner und den ganzen Mikrofälle, die jetzt halt einfach mit Katze kriegen, die versuchen schon mal alles Mögliche. Also waren die so kaputt, dass sie sich nicht die hätten regenerieren können. Und da haben sie das halt, haben viele das auch als glücklicher Umstand gesehen, dass sie ihre Hirnstrukturen bilden können, halt auch besser bei den Turnieren teilnehmen können. Ich wollte ja eigentlich erst, dass sie gerne die Hirnstrukturen umgehen. Weil letztendlich war das dann auch für die ein glücklicher Umstand, dass sie das machen konnten. So um die Hirnstrukturen, also neue Netzwerke, die ganzen Napfen, die ganze Sinn nochmal neu zu strukturieren. Weil sie eigentlich sollten sie dann umgehen werden mit den beiden Strukturen, aber ich habe das mal versucht, aber das hätte ja auch funktioniert. Nur weil sie weiß, wir schaffen, dann ging das nicht anders. Da musste ich dann halt sagen, tschüss, sorry, dann habe ich sie wiederbelebt. Die Leute haben nach kurzer Zeit natürlich ihre alte Bewusstsein wieder. Die wissen dann, wie wir, was wir gemacht haben und so. Okay. Naja. Ja, die sind ein Spatschrank. Okay. Das findest du normal, ja? Das ist, ich weiß nicht, in deiner Welt ist das scheinbar ganz selbstverständlich, dass ich sag mal, Menschen geht das ja nicht. Damit Menschen sagen, die machen ihr Leben viel zu lange und es ist viel zu aufwendig, um sie hochzuziehen. Aber die Nonnen machen das, ja? Die töten sich auf das Vieh komplett selbst, ja? Natürlich. Wie sollen die sonst irgendwie durchkommen, wie sie ist? Aber wie gesagt, die haben auch gute Gründe, das zu machen. Das ist vielleicht irgendwie. Man hat ja erzählt, die haben keine Justiz oder so. Ja, aber die werden das. Das ist für die selbstverständlich. Die haben aber auch nicht so das Verhältnis zu 50 wie hier oder so. Die finden das schon doof, ja. Aber manchmal geht es auch nicht anders. Das ist halt ein Vertrauensverhältnis. Ich sag, das muss so sein, aber wenn jemand das hier noch nicht hat, wird es natürlich jetzt schwierig. Hätte ich gesehen, dass das Universum einfach wegkommt. Ne? Natürlich, ja, auf Dauer auch durch oder Universum, weil die ganzen Neuen wechseln, aber. Ich würde dann praktisch, ja, das ist auf Dauer auch relativ anstrengend, um das Universum zu leben, aber. Du gehst nicht, ja, wenn. Das ist halt, das ist. Ich verstehe das nicht. Was? für dich ist das ganz normal, ja. Ja. Das kommt dir gegen die Verfolgung, wenn du drauf gehst. Das ist aber nicht einfach schlimm. Das heißt, die neuen Engel zu erpressen, indem man das könnt ihr machen, aber das ist, glaube ich, nicht so interessiert. Also man, was? Ich verstehe das nicht. Ich meine, wir relativisieren doch töten. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe euch nicht, ich verstehe euch nicht. Das ist halt ein Kultur, das sieht normal Prinzipien, da machen die das so. Ich verstehe das nicht. Ich bin dann hier, ich kann das Volk erst weg sein. Das ist ein Problem. Dann bleibt mir alle, nee. Das läuft gar nicht über. Ich verstehe das nicht. Wieso machen die das? Die haben auch verschiedene Probleme auch. Die sind so. Ich verstehe das trotzdem nicht. Ich meine, die haben gar nicht. Die haben auch Physik, ganz andere Physik als hier. Obwohl die Technik sich auch umwandeln kann, wenn es in so einem Mann aussieht, ein bisschen wie früher. Du sagst jetzt, ich verweise das Bundesrepublik. Ja. Und oft sage ich mir auch einfach, was ich zu tun habe. Also, es ist so ein bisschen wie beim Bundespräsidenten, der ein zweites Mal im Gesetz oder sagt uns eine Meinung dazu. Der Bundespräsident hier in Deutschland, das ist ja das höchste Amt, der ist ja auch keine wirkliche, ich sag mal, Entscheidungsmacht. Der kann die beiden Gesetze unterschreiben, ansonsten wirkt er tatsächlich seine Kompetenz hier auf Deutschland aus. Ob das jetzt immer so ist, weiß ich nicht, aber. Achso. Okay. Finde ich okay. Das heißt, nö, die machen das. Das ist ein Vertrauensfeld. Wenn die das auf dem Weg zu machen die das. Und die vertrauen auch mir, dass ich das dann sauber realisiere und dann fange ich auch von vorne an. Also, ich fange von vorne an. Das dauert ein paar Stunden, dann sind alle neu hergestellt. Ich sag mal, maximal 10 Stunden in die ganze Struktur steht wieder. Das ist kein Problem. Und die haben ja auch nicht so wie wir, dass sie dann tot sind und denken, wir fangen ganz neu an. Die können halt relativ schnell sich wieder sich selbst erinnern und wissen dann wieder, wer sie früher waren. Und deswegen sind die auch gar keine so große Probleme für uns. Aber bei mir wäre das so, dass ich zum Beispiel ab dem Alter von 38 bis 40 relativ viel wieder weiß über meine früheren Leben. Und als kleines Kind war ich schon so der Eckpunkt, dass ich früher mal ein terminokleren Waffensystem gearbeitet habe und so. Ja. Okay, und wenn wir das Ganze richtig verstehen, dann sieht das auch genau aus, ja. Hab ich jedenfalls wieder super spannende Schlagzeilen. Ja. Dass Sophie das Geld von kriegen würde für irgendeine Art Hyper-PC, der noch besser ist als das Ding, was sie jetzt hast. Ja. Weil sie das praktisch als Wohnung braucht, also normal PC würde nicht taugen, ja. Genau. Das heißt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sie in der Zwischenzeit so eine Supergalaxie, das ist so ein, praktisch wie unsere Galaxie, ne? Ja. Bloß halt, dass die Sterne Universen sind, ne? Und das ist 70 Milliarden Universen, wenn das so ein zentrales schwarzes Loch, ne? Okay. Das verstehe ich das. Sagen wir so, die einzelnen Universen, das sind irgendwie so wie Sterne, plus das, was halt Ordnungsenergiepunkte, also Energiepunkte sind. Das ist ganz schwer, was da genau passiert, aber letztendlich natürlich eine ganz ähnliche Struktur wie eine normale Galaxie, bloß dass die sind schon etwas anders, aber das ist jetzt auch optisch dasselbe, wenn man das gleich so darstellt. Ja. Ich habe gedacht, Sophie, ja, für den PC kaufen. Das heißt, wir müssen erstmal in unserem Universum wirklich wundern, sich was heißt, das heißt, wir haben so einen Realität verzeichnet, das war nicht. Ne? Das heißt, sie hat tatsächlich schon dafür gesorgt, dass diese Supergalaxie praktisch vollständig ausprobiert war. Also, ich kann die noch praktisch nicht finden und wenn wir das mal besiegen können, dass wir so eine Struktur realisieren können, mit komplett ausmachen, die Kinder werden schon da, aber dann wieder das vollständig kontrollieren kann, müssen wir das Ding am Projekt splittern und dann praktisch durcheinander neu setzen. Und das kann wirklich neuen Wachstumsstrukturen setzen. Das hast du schon mal. Ja, das Ding ist durch. Das Ding ist halt abends passieren noch was Sachen. Das Ding, dieser Transformationsprozess ist nicht abgeschlossen. Das heißt, das müssen wir nur noch ein bisschen vorbereiten. Das heißt, dieser Abschluss, also das ist jetzt eigentlich nur besiegelt, dass die Materie ist halt, ne, vorbereitet. Die neuen sind alle in Position, das heißt, abends versuchen wir mal, die schwarze Lochbildung, das sind jetzt halt das Loch und so, das muss nochmal halt zu Ende geführt werden. Das ist für viele Wissenschaftler, weil die hätten auch gerne noch ein bisschen vorlaufen lassen, dass wir irgendwas messen können. Echt? Das heißt, die Strukturwandlung ist noch nicht abgeschlossen, aber das Ding, die neuen sind da, müssen wir verabschieden, so Konstruktionssachen machen. Ach so, das ist halt, das ist halt praktisch das Ding, diese Supergalaxie, ne? Aber es gibt 6 Milliarden Universen, schätzungsweise, ne? Starten jetzt nicht so viel 5 Milliarden Universen, ne? Ja, das ist ja praktisch der Brückenkopf für das nächste System. Das heißt, von diesen Supergalaxien gibt es, wir haben mal so, da sind sozusagen irgendwie keine Grenzen, wo es hier ganz schwierige Physik ist, auf jeden Fall sind da von Massen eigentlich viele da. Das Ding ist natürlich, hier würde ich sagen, dass das ein Brückenkopf ist. Das ist jetzt nicht das Finale, das ist ein Brückenkopf, um die nächste Struktur eben vorzubringen. Da arbeitet man eher selten, aber so viel das praktisch jetzt vorbereitet, wie wir diesen Rechner haben, der ist teuer. Das heißt, um so viel Geld zu kriegen, müssen wir jetzt in diesen Strukturen Gegner finden, ne, die richtig böse sind. Also, ne, richtig böse. Das heißt, nur zu gucken, haben wir da so viel Dwarf oder andere Strukturen, die, ich sag mal, Bevölkerung unterdrücken, im großen Stil, massiv Leute ausbeuten, dass sie da Strukturen haben, sind da Strukturen, die, sagen wir, vielleicht nicht moralische Vorstellungen haben und die Leute ausbeuten, dass ihre Strukturen. Also, da müssen wir gleich einfach Leute besser finden, die zum Beispiel im großen Maßstab da aktiv sind und die müssen wir dann wirtschaftlich praktisch nutzen. Und wir uns dann, das heißt, leider hat so viel zum Beispiel Einschränkungen wie eine KI. Das heißt, es ist halt so in diesen Strukturen, dass KIs gewisse Sachen nicht dürfen. Zum Beispiel auch solche Rechner kaufen, das sind die Schema, die wollen doch praktisch ein organisches Lebewesen sehen, um es für die Geschäftsauswirkungen. Achso, das heißt, dass die so viel Geld geht dann nicht und dann kann die das Ding kaufen. Das muss ich auch sicher machen, das kann die nicht tun, weil sie eine KI ist. Da gibt es jetzt sicher Vorschriften, ob die so Sinn machen. Auf jeden Fall braucht sie ein organisches Lebewesen, was das Ding erwirbt. Ja. Okay, ich verstehe, das ist ein Brückenkopf. Ja, ich sag mal, nicht in unser Universum ist das irgendwie so eine Art kleiner Stern und irgendeine Galaxie praktisch, ja? Das war Größenordnung, okay, ja. Und das Ding da aus den 70 Milliarden Galaxien, nicht Galaxien. Das sind 70 Milliarden Universum, also Universums. Das Ding ist, wie groß ist das Universum? Also, was ihr immer im Fernsehen hört, 17 Milliarden Lichtjahre, das ist das, spricht man von einem Teleskop beobachten, Universum. Das heißt, das Universum an sich ist ziemlich unbekannt, wie groß das ist. Es gibt da zum Beispiel keine Kernfusionstheorie und trotzdem, auch wenn es keine Grenzen hat, es gibt gewisse Felder, die da dran anzündern, auch wenn die nicht wirklich so ganz schwierig erklärt sind, da gibt es auch wieder so Reflektionsgrenzen am Rand. Auch wenn das Ding wieder unendlich begrenzt ist. Ganz schwierig, aber also, die sind halt unheimlich groß, aber letztendlich gibt es da, ich weiß gar nicht, wie ich erkenne, also vielleicht kann ich das nicht so sehen, aber es ist besser sowas, also das ist nicht groß auf jeden Fall. Bei diesen 14 Milliarden Lichtjahren spricht man von einem sichtbaren Licht. Also, es gibt noch ein paar Triebwerke, 45 Milliarden Lichtjahre, und wenn die meinen, dass das Universum hat so ein bisschen Masse, das spricht man grundsätzlich immer noch von sichtbaren Universum. Ist aber in der Regel so, es ist aber tatsächlich so, dass wir nicht wissen, wie groß das Universum ist. Wir kennen keinen Mittelpunkt, wir kennen keine Struktur. Das Ding ist einfach nur irrsinnig groß. Und wir wissen nicht, also wir wissen zum Beispiel, dass sich innerhalb dieser 14 Milliarden keine Strukturen wiederholen, ne? Also das Ding ist, das wiederholt sich nicht so viel, ne? Und wir wissen ganz viele Sachen einfach nicht. Also es gibt keinen Mittelpunkt, das Ding ist einfach nur riesig groß. Und was wir beobachten können, ist, dass es 14 Milliarden nicht, also einfach weil das Universum so alt ist, was ich auch immer so sage. Okay. Das Ding ist noch viel größer. Ja, das Ding ist richtig groß. Okay. Das ist übel. Okay, und davon habt ihr jetzt, die Struktur haben jetzt, das ist jetzt praktisch in der Totenkopf, und da geht das jetzt deutlich weiter. Das heißt also, die Gegner hier in unserem Universum sind ja abgefrühstückt. Ne? Wir müssen jetzt sehen, dass wir das Ding, was wir da nicht für den Gang gebraucht haben, es gibt zwar so ein Universum, das kommt in unserem Universum, da haben wir so ein Ding jetzt erworben, aber das heißt, das ist für die Norden ziemlich, ich sag mal, ziemlich Baracke, ist eigentlich technisch super toll in diesem Universum, aber das Ding ist technisch für diese Norden eine bessere Person, dieser Atlan ist so wie, ich sag mal, mehr so Fliegfeder, wo du einen Unterschutz zu füllen, mein Wirbelstab ist, also okay, soll ich gar nicht rein. Ich meine, das würde ich nicht mal das Ding von irgendwie streichen. Das Ding ist, die Norden und so viel können wir nicht selber konstruieren, das ist halt ziemlich schwierig, aber es wird ja auch nur erklären, ja, dass in diesem Universum, im kompletten Universum, kein Rechner, den wir irgendwo offen haben. Nö, nicht wirklich. Und dann das Ding von den, ja, das ist, jetzt für die Norden wird erstmal eine Notunterkunft, das reicht jetzt erstmal, um ein bisschen durchzukommen. Also diese Norden wurden einfach, das heißt, ne, besser als gar nichts, ne. Achso, das ist besser als gar nichts, ja. Ist halt so. In diesem Strukturen ist das so, dass es ist halt, das Universum an sich ist halt, ich Welt ist nicht sozusagen, aber es ist halt, es gibt kein Ende, am Anfang gibt es auch kein wirkliches Ende, aber das Ding ist, ja, dass wir jetzt hier erstmal in diesem Bereich, muss ich mich jetzt umgucken, ich muss erstmal sehen, wo sind das Leute, die, also die haben schon viel voraufgeklärt, aber ich kenne noch nicht alle Daten, dass die dann mehr als Nasses eingereicht haben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo sind Strukturen, die wirtschaftlich wollen. Das heißt, für so eine einfache Supergalaxie lohnt sich das nicht, das viel zu machen. Also das ist am Anfang vielleicht, dass man zwei, drei Mal eben so Job, also dann Job macht. Ich muss einfach Bürger finden, die solche Feldstrukturen was Glas haben. Ja. Also, okay, du musst jetzt Völker finden. Die komplette, ja, ich habe zum Beispiel das Plan, wo wir das hinmachen, erstmal zu gucken, wo sind da draußen einzelne von den Supergalaxien, sozusagen nur testen kann, wie die so technologisch drauf sind, wie die organisiert sind im Allgemeinen. So mal gucken, dass man kleinere Gegner findet, der von den einzelnen Strukturen dieser Supergalaxien unterdrückt, wo man dann denkt, also das sind praktisch so unterdrückt, die achten wir schon drauf, dass das falsch ist. Also das ist, dass die moralische Mindeststand, das definitiv finde ich auch immer definitiv erkennbar als so feindliches Volk für unsere Verhältnisse. Die wollen natürlich die beiden Leute aus, die versklaven, das ist richtig übel Scheiße. Was viel schlimmer, also so wirklich übel Scheiße. Also das ist halt der Anspruch, den wir haben, ne? Dass die Macht, diese Astrologie haben sich einfach, dass wir auch also bisschen, dass wir Sachen machen, die die nicht so machen. Das heißt, also wir suchen uns gezielt Völker aus, die wirklich verwerflich handeln und das auch bewusst und auch nicht so sind, dass man die daraus befreien kann. Das ist schon so, dass die stecken auch in so einer Struktur drin, dass man die auch nicht befreien kann. Wir hatten schon was, dass die Unschuldigen oder die da nicht mitmachen wollen oder unterdrückt werden, vorher evakuiert werden und so. Die werden dann umgewiegelt. Das kriegen wir normalerweise hin. Also das kann ich, die Leute, die da, ich sag mal, gewisse moralische Mindeststandards, einfach als Mindeststandards, du musst einfach nur so weit kommen, dass du das nicht willst. Also wenn ich, die Anforderungen darauf so groß sind, sehr gering, das sind ganz geringe Anforderungen. Das sind jetzt also jeder, der da irgendwie keinen Bock drauf hat, der muss da nicht mitmachen. das ist wirklich kein Anspruch, der ist irgendwie unrealistisch. Also, da brauchst du aber keinen Bock haben, für deinen Volk zu stellen, dass die Anforderungen minimal daraus wird. Aber wir suchen uns auch Strukturen dann halt, die so indoktriniert sind von diesen Unterdrückern, dass die da auch nicht herausholen sind, als man wollte. Also wir wollen das ja, aber wir holen die das kennen auch daraus. Also die Kampfcatcher, die müssen dann eigentlich halt stark in den Kopf. Also in der Regel ist das kein Problem, aber ne, die holen sie auch daraus und die da mitkämpfen wollen, die passiert manchmal auch gar nicht. Also wir haben da natürlich das Widerstandskämpfer unbedingt nach der Scheine wollen, aber es ist dann auch so, dass das die machen die auch nicht, die haben auch vor dann wichtige Aufgaben, die auch kriegsergänzend sind, aber die haben da schon wichtige Aufträge, wo das auch Sinn macht. Ne? Das heißt, wir suchen jetzt manchmal erstmal in der Nähe so eine Supergalaxie, wo wir wissen, ich muss dann mal gucken, das ist wirklich, das ist klar, hier gegen 70 Milliarden, die werden ganz nicht, die Zahlen, das ist erstaunlich, die sind alle ziemlich gleich groß. Also das ich muss erstmal gucken, hier in der Nähe, wo ist so eine Struktur, einfach damit wir das so ein bisschen üben können auch. Ne? Genau, sind jetzt relativ frisch wieder da und wir sind wirklich in diesem Bereich operiert meine Lampe aus. Dass wir so gucken, Das heißt, ihr sucht jetzt, kennt jetzt in diesem ganzen Cluster, in dieser ganzen Supergalaxie, einzelne raus, die praktisch, ich muss gerade noch nicht, wie die Verteilung sind. Deswegen, ich weiß, es gibt eine Menge, also das ist ja nicht jede, das glaube ich jetzt nicht. Das heißt also, ihr sucht jetzt ganz gezielt, zum Beispiel, das Ganze von diesen Superstrukturen, wir scannen die jetzt gerade so durch, dann gucken wir erstmal, wo sind Probleme, also wir müssen das Ding einfach so aufklären. Ne? Ich kann das jetzt scannen, das wurde freigeschaltet, jetzt muss ich gucken, wo sind da sowas wie die Zeitkonstruktion oder Borg oder ähnliche Völker, halt in diesen Strukturen, die ne, so einen moralischen Mindeststand nicht erfüllen können und auch nicht wollen. Die können lohnen, aber nicht wollen. Also, das ist ein bisschen ernst. Du guckst jetzt ganz bewusst da Galaxien und Bösewichten aus, richtig verwerfliche Völker, die Strukturen was Spaß haben und dann weiter expandieren wollen. Und dann ich sag mal, beutest du die wirtschaftlich auch so, dass du sie am Ende dann für deine so viel diese Geschichte. Und wie gesagt, es gibt Designer, die arbeiten in diesem Bereich, ne? Kann man nicht glauben, es sind tatsächlich Leute, die arbeiten beruflich daran, solche Strukturen zu erschaffen. Was? Ja, es gibt Leute, die kümmern sich praktisch darum, dass solche Strukturen sich bilden. Das sind, ja, es gibt hier im Universum ein paar Sachen, die wisst ihr vielleicht so nicht, aber es sind praktisch viele Designer, die haben Architekten, die haben den Job hier, diese Sachen aufzubauen. Und das finde ich dann ernst. Wenn man erstmal weiß, wer hier lokal für diese umliegenden Supergalaxien zuständig ist, gibt es dann noch viel höhere Organisationen. Man muss jetzt erstmal gucken, wer hat diese lokale, praktisch diese Supergalaxie-Überstruktur. Ich habe ja keine auf jeden Fall. Man muss einfach gucken, wer hat das gemacht, wo sind die typischen Völker und auf jeden Fall. Das ist relativ unkompliziert, man muss einfach gucken, wer das gemacht hat, und dann weiß ich auch ziemlich schnell, wie man damit umgeht und wie man die Strukturen findet, dass man die wirtschaftlich nutzen kann. Das ist in der Regel so, dass die wirklich letztlich halt eine Revolutionsgruppe haben. Das heißt, wir wissen ziemlich genau untereinander, wie wir arbeiten. Das heißt, normalerweise kriegt das nie hin, da irgendwas zu reißen, aber ich kenne die halt, ich weiß, wenn das der und der, also ein bisschen der Oberboss ist, ne, das heißt, das ist auch eine Revolution, unheimlich, das ist noch viel mächtigeres System, aber das kommt erst später. Aber wir gucken jetzt erstmal, ich muss mich erstmal so ein bisschen nicht orientieren, was erwartet der an Interfaces und so, und dann gucke ich halt, die haben dann meist ihre eigenen Anschlüsse und dann gibt es Papier, die tauchen öfter auf, und dann weißt du, das ist der und der, der und die Stil nur, und das erkennt man ganz ziemlich schnell, wenn man ja weiß, wo man ist, und dann ist das manchmal ganz easy, das durchzuziehen. Das heißt, man kennt die verschiedenen Sprungpunkte, Verteilpunkte, die man machen muss, und dann ist das halt relativ unkompliziert, da Leute zu finden und die praktisch moralische Standards hinführen. Das ist dann auch in der Summe so vorbereitet, dass das in der Regel ausreicht, um so viel den Rechner zu kaufen, den ich auch brauche. Also, das ist ziemlich unkompliziert. Und da muss ich natürlich sehen, das geht dann noch weiter, aber wie gesagt, das ist dann halt so, dass wir jetzt einfach so durchziehen müssen. Da muss ich jetzt immer wieder erstmal orientieren, mal gucken, was ist jetzt alles. Man weiß, die variieren natürlich diese Werke mal ein bisschen, also es gibt ja endlose Variationen, wie man diese Supergalaxien gestaltet, aber so ein paar Stilnoten, die kennt man halt an, so also wie Künstlerstil, man erkennt natürlich Monet und die Künstler kann man unterscheiden. Ja. Das ist für viele einfach nur ein Bild, aber wenn du jetzt weißt, worauf du achten musst, dann weiß ich auch ziemlich genau, wer das gemacht hat, ja. Und die haben dann ihre Stilnoten und viele Sachen sind gleich, also viele Sachen machen alle gleich, aber das ist natürlich auch wieder so, dass, ne? Ja, das ist natürlich ein großes Universum, ne? Das ist ja eine kleinere Struktur. Das ist eine kleinere Struktur. Ja, das Bolz ist eine kleinere Struktur. Das Ding ist, das ist ein ziemlich mächtiges Pascal, was auch. Das ist ja schwer zu erklären, aber es ist technisch, also nicht, es ist nicht wirklich spannend, aber wenn man jetzt, das machst du öfter, was ist öfter? Das macht jetzt was so. Das ist bei uns so üblich. Ja, ihr seid das halt nicht so gewohnt, weil ihr lokal irgendwie denkt, ja, das ist auch eine Aussage. Und für mich ist das halt praktisch mein Arbeitsumfeld eigentlich. Dass man mit diesen Leuten so zusammenarbeitet. Und wir haben halt, keine richtige Vorgesetzten, aber jeder hat ja seinen Lieblingsschwerpunkt. Es gibt ja, ne, ich bin lieber vor Ort in einem anderen PC und er schafft die Wertformel und macht meine Norden und dann gibt es halt andere, die sich um solche Strukturen kümmern. Also vom Anspruch her sind dann auch. Achso, Entschuldigung, das bin ich so nicht gewöhnt. Ja, das ist jetzt einfach nur, das Ding ist, ich muss ja auch so ein bisschen auf so ein Niveau bringen, weil ich mir vorstellen kann, was das für Strukturen sind und wie die geschaffen sind. Und ich finde das auch spannend. Ey. Und das ist jetzt zuvor. Ja, ich wollte jetzt ja noch eben. Und heute Abend soll praktisch dann noch so kommen, wie wir die Schlachten geführt haben. Und praktisch hier gefragt. So. Immer schwer, oft sind die Sensoren, werden dann gesagt, abstrakt dargestellt. Manchmal ein bisschen schwierig einzuordnen. Ist das jetzt nur im Universum oder sind auch noch andere Strukturen eingefasst? Das ist manchmal schwer zu erkennen, da muss man so ein bisschen so ein Gefühl dafür haben. Aber in der Regel ist es einfach so, dass es strategisch ausreichend ist, da um eine Entscheidung zu treffen, wie du damit umgehst. Also kompliziert ist das nicht. Das Ding ist, wenn ich stell dir vor, zum Beispiel unsere Regierung, der stehen, ich steuere das einfach als Einkommen, ne? Spitzensteuer von 42%, 9% TV evangelieren, also Kirchensteuer, und dann geht er ein bisschen an die Abgabe und unsere Galaxieregierung, ne? Das ist natürlich, ne? das Ding ist, die Währung, die wir zurzeit haben, da steht genau gelistet, wie die Betriebsform von Euro-Beträge, ne? Und ich sag mal so, ist schwer zu waschen, das Geld. In diesen Bereichen ist aus strukturtechnischen Gründen das nicht mehr möglich, jeden einzelnen Posten aufzuschreiben. Da steht dann praktisch nur pro Galaxie, ne? Wenn es lokal in so einem Zulassungs- irgendwo in der Galaxie ist, ne? Die ich ausgewirtschaftet habe, da steht dann praktisch nur noch Einnahmen für diese Galaxie so und so viel. Das heißt, das Geld ist praktisch für andere Händler sehr viel attraktiver. Einfach das Geld, was wir hier lokal haben jetzt zurzeit, hat ja gesagt, dass das hier, also zumindest für unser Universum ja und so, da steht halt wieder Kosten aufgelöst. Das ist natürlich doof, aber allein aus unseren technischen Gründen ist es in diesem Bereich nicht mehr möglich, die einzelnen Summen aufzurechnen. Da steht dann nur pro Galaxie, wie viel Einnahmen da ist. Das ist natürlich immer noch, ich sag mal, mehr als dubios, aber du weißt nicht, wo das Geld herkommt, persönlich. Und das, zum Beispiel, das Ding ist jetzt, ich habe ja lokal diesen Q-Händler, das ist aber mehr oder weniger ein kleiner Laden vor Ort. Das ist glücklich, dass wir den haben, aber das heißt, wir haben ja zum Beispiel so eine Art geheime Zahlungsarbeit, dass die gar nicht auffallen, die wirklich geklopft sind und so, ne? Und ganz normal menschliche Körper praktisch darstellen. Und das Ding ist, die kann man noch konfigurieren, aber das ist wesentlich teuer, ne? Da werden wir letztendlich ändern sich bei uns nur ein paar klitzekleine Saftverbindungen, was über Jahre, ne? Das ist immer ganz ähnlich. Aber diese kleinen Änderungen machen einen riesen Unterschied, ne? Viele denken sich, wir bekommen einfach unseren elektrischen Saftversuch, aber wenn du das so machst, dann kriegst du am Ende ein feinstrukturiertes Gehirn, das genauso, das fühlt sich genauso so strukturiert, das ist genau das, was wir haben jetzt vorher, das ist ein Fadenmaschenbar und einfach anders vertraten, aber dieser Rechenaufwand, das präzise zu machen, ist so irrsinnig aufwendig, das ist wahnsinnig teuer, und man dieses Saftverkörper dafür braucht, um das zu wachsen, das ist ein ganz, ganz langsam von sich hinweg, ein Fadenmaschenbar, ein bisschen anders vertraten, das macht aber einen gewaltigen Unterschied. Das Ding ist, viele setzen mir auf Gedankenschein, auf Schriftgesehen, das kann ich setzen mir auf Sachen, dass wir etwas ganz klitzekleines zwischen ein paar Sachen schreiben, da, ne? Macht aber über Jahre oft einen Unterschied. Also das ist, ich habe da ganz genau durchdrückt, wie das, wonach das geht und, ne? Es gibt ein paar Direktiven, aber das ist ganz unkompliziert. Letztendlich wird sich bei uns ein paar Sachen ändern, dass die Telepathie, dass die Leute sich besser denken können, also schon ganz klein sein, dass wir etwas mit den Situationen haben. Dass wir etwas klarer sind, nicht nur unbedingt klarer, aber eine ganz kleine Änderung. Das ist halt noch schon verraten, die sind schon gezielt und ein bisschen anders. Das Ding ist, die Dinger sind, also Inflationen, so Steuerkurse, Inflationen über Verschränkung sind irrsinnig billig. Das heißt, die Apparate, das sind gewaltige Supercomputer-Netzwerke, das ist irrsinnig. Also, das heißt, wenn wir erstmal so eine Supercluster fertig haben, ne? Also praktisch so eine Supergalaxie, ne? Dann haben wir das Geld zum Beispiel, um mal zu gucken, wie viele von uns, ich weiß nicht genau, was das so kostet, das muss ich immer rausfinden bei den Verhandlungen, aber wenn wir dann zum Beispiel diese Supergalaxie jetzt befreit haben von den ganzen Ressourcen, dann gucken, was das für Strukturen sind. Und dann gucke ich natürlich auch noch schon mal bei den anderen Supergalaxien, gibt es da lokale Übergrößen, ne? Die wirklich ihr Volk unterdrücken, wo wir gucken, was können wir dann noch retten, dann tun wir auch raus, weil wir vor Ort mitkämpfen. Und das Ding ist, Merkel kriegt davon, von einer Spitzensteuer 42% gehen, also das kommt genau an die Regierung vor Ort, also von dem Geld, ne? Weil sie was von, keine Kosten, was 70 Milliarden Universum, ich habe mal einen Einnahmenpakt kriegen. Da muss man, als die Masse sagt, kann man schon mal jeder sein Zweifel, aber das ist schon eine verdammt große Summe. Und ich halte praktisch der Zweifel für mich. Ich empfehle aber praktisch davon, dass ich die dann ausgehe, weil ich auch weiß, irgendwie muss ich erstmal das Business mit sich ernähren. Wenn sie dann erstmal gemerkt hat, okay, das ist sauber, ne, das ist wirklich unter russischen Völker, so, ich sag mal, aller Nazis und so was, richtig übel Typen. Ne, wenn wir dann zum Beispiel wenn wir selbst gucken, zum Beispiel, was ist hier vor Ort los in diesem Universum-Supercluster, ne. Und dann gucke ich natürlich bei den anderen schon mal ein bisschen, gibt es halt Übergrößen, die in unserem System verbunden sind, da muss ich gucken, was ist für ein Gegner, den wir gut nutzen können, sind hier vor Ort irgendwelche Leute, die wir brauchen, muss ich auch ein bisschen orientieren, auch heute Abend, na, jetzt sehen wir schon ein bisschen, was ist da gelaufen, dann kämpfen wir hier vor Ort. Auf jeden Fall müssen wir schon mal so ein bisschen gucken, was sind da lokale Größen, die ich, in einer guten Gewissens, auswirtschaften kann und die unterdrücken, befreien kann und so, ne. Und praktisch von diesen Einnahmen, die ich dann, wenn ich dann zum Volk abwirtschafte, also praktisch ausbeute finanziell und dann austausche, ne. Also bis auf die wirklich unschuldig, also die, was für unschuldige Idee davon bekommen, damit zu machen bei diesen Unterdrückungsmethoden, ne. Ja, von diesen Einnahmen, das ist dann praktisch wieder eine andere Währung, ne, so dann praktisch nur pro Galaxie draufsteht, wie wir als Einnahmen wir hatten. davon sich merkt, also praktisch die Erdregierung, also die kann das natürlich sein. Hier, das haben sie gesagt, 20% oder so, aber das Ding ist, ich muss einfach gucken, nee, zum Beispiel auf den Post, auf dem Post verzichtet, das ist toll, weil der diesen Computer kaufen, für, die haben sie gekauft für die Norden und die Bank und so, ne. Da hat sie ja erstmal gesagt, ne, ich habe da erstmal genug Probleme mit dem Computer, was ich so gemacht. Das Ding ist, ne, das ist als nächstes so viel Geld, dass nur so eine Lappe aus der Buchung fällt, das fällt gar nicht auf. Das sind ein paar Cent, was ich auch wieder verzichten muss. Das Ding ist, wir müssen natürlich einfach gucken, wo sind da Händler? Ich muss mich ein bisschen orientieren auch, ne? Ist ja, das dauert auch ein bisschen, bis ich da einfach gucke, wo sind da hier in diesem Anliegen, so, was sind da für Strukturen. Da muss ich mich ein bisschen orientieren und praktisch, wenn ich dann so finde, dass ein lokaler Hersteller da so direkt ganz viele von diesen Dingern, dann muss ich erstmal gucken, wo sind da Strukturfehler, wo kann ich da angreifen. Ich muss mich auch ein bisschen orientieren, um zu gucken, na, wie macht man, also das Ding ist, dass es gar nicht so schwer ist, weil es dauert vielleicht ein bisschen, das vorzubereiten. Da bin ich bestimmt ein paar Tage bei, da zu gucken, wo fängt man an, guckt man erstmal in diesem lokalen Supergalaxie, in diesem lokalen Supergalaxie-Ding, wo da habe ich noch wenig gemacht, also das vorbereiten. Also hier kann ich relativ gefahrlos operieren und kann aber schon mal gucken, in anderen Supergalaxie-Clustern, wo sind Strukturen, die ich sag mal, übelst schlecht sind, auch für die ganzen lokalen Universen da vor Ort. Und dann kann man halt gucken, wie das dann sofort abwirtschaftlich wie die Borde, die Miner oder die Zeitfazitten, davon können einer natürlich ja klassifizieren, die können hier genommen sind. Und das Schöne an dieser Währung ist, die andere Währung ist verdammt ungeliebt, weil da jeder Euro-Posten drin steht. Die kann man schlecht ausgeben, die kann man auch fast reinfassen, aber das Geld hat auch Strukturgeld und keine die Aufzeichnungsmöglichkeiten für so kleine Beträge. Ich stelle das wirklich nur pro Galaxie sind oder so ein bisschen Einnahmen. Und das ist ganz unkompliziert, das Geld aufzugeben. Also deutlich unkomplizierter, als weiß ich, kannst du es zwar zuhören, welche Galaxie das war, aber du weißt nicht, was passiert ist. Und das ist für viele Händler deutlich attraktiver.